Ich sitz in dieser Spelunke und trink alleine mein Bier. Ich warte jetzt schon seit Stunden auf ihr. Och Menno, sitz doch gerade. Och Menno, hör doch mal auf. Och Menno, diese Blockade, die nervt auch. Menno, Menno, Menno, Menno, Menno. Och Menno, Menno, Menno, mach mal hin. Menno, Menno, Menno, Menno, Menno. Och jetzt Menno, Menno, Menno, mach mal hin. Menno, Menno, Menno, Menno, Menno. Och Menno, Menno, Menno, mach mal hin. Menno, Menno, Menno, Menno, Menno. Och jetzt Menno, Menno, Menno, mach mal hin. Ich trink so gern Schokolade und esse auch gern für vier. Ich sitze gern am Piano und manchmal auch am Klavier. Och Menno, sitz doch gerade. Och Menno, hör doch mal auf. Och Menno, diese Blockade, die nervt auch. Die nervt auch, die nervt auch. Menno, Menno, Menno, Menno, Menno. Och Menno, Menno, Menno, mach mal hin. Menno, Menno,